Way Out West, dem Bristoler Gespann, das live auftritt. Viel Spaß damit. We'll be right back. Mayday 99, die Party nähert sich in Riesenschritten von einem Höhepunkt zum anderen. Gerade eingeflogen aus New York, der Hauszeremonienmeister selbst, Jason Nevins. Er weist uns jetzt hier bei 1 Live, bei MDR Sputnik und Radio Bremen 4 die Ehre. Hi, welcome Jason. Hi, what's doing? I'm fine, how are you? Und DJ Hell ist auch hier mit in die Interviewkabine gestiegen. Mittlerweile frisch geduscht und umgezogen oder hat sich der Schweiß von selbst verflüchtigt? Nee, ich bin nicht geduscht. Ich hatte das Pech, dass mein Flieger natürlich Verspätung hatte, aber es interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen jetzt. Ich musste sofort auf die Bühne und sofort spielen. Ich konnte nichts mehr, nicht mal ins Hotel oder irgendwas, Platten sortieren. Ich musste sofort auf die Bühne und sofort loslegen. Hattest du selbst denn auch ein bisschen Spaß? Du warst super, super konzentriert bei der Sache. Kaum Bewegung auf deinem Gesicht und überhaupt so in dir selbst zu sehen. Hast du selbst auch ein bisschen Spaß gehabt überhaupt? Sieht, glaube ich, immer bei mir so aus, als ob ich keinen Spaß habe, glaube ich. Du bist nicht die Erste, aber ich bin einfach zu konzentriert und so mit der Sache beschäftigt und dann ist es dann auch vielleicht so, dass ich wenig Gesichtsbewegungen mache oder so oder auch nicht irgendwie die Hände nach oben. Ich bin kein DJ, der sich selber so präsentiert oder so. Ich lasse meine Musik sprechen, das ist irgendwie wichtiger, glaube ich. Wie geht für dich jetzt die Nacht weiter? Na, gute Frage. Ich wäre froh, wenn all mein Plunder mal irgendwie im Hotel wäre und dann schaue ich mir hier die ganzen Lounges an. Ich will Jason hören, ich will Mesbam hören, Miss Kitten. Es gibt so viele gute Sachen, die noch offen sind und das werde ich mal alles anschauen. Also melde ja auch für dich eine Fundgrube. Fundgrube würde ich nicht behaupten. Ich meine, okay, Jason sehe ich zum ersten Mal und auch andere Leute und man trifft wieder Leute, die man lange nicht gesehen hat, aber Fundgrube ist es nicht. Auf jeden Fall Mayday auch immer eine Möglichkeit, neue Sounds zu entdecken. Wahrscheinlich nicht unbedingt in der großen Area 1, wo auch Jason Nevins gleich ab 20 vor 2 an den Turntables steht. Jason, have you attended Mayday before the event? No, it's my first time. I was supposed to play last year as well, but unfortunately with touring and a lot of promotion, I couldn't do it. But this year, really happy to do it. And I was inside already. It's pretty crazy. Ich habe ihn gefragt, ob es sein erstes Mal ist, seine erste Mayday. Er hat gesagt, ja, eigentlich sollte er letztes Jahr schon auflegen. Und da konnte er aber nicht, da war er selbst unterwegs, hatte so viel zu tun. In diesem Jahr hat es geklappt, er hat zugesagt und er sagt, das, was er bisher gesehen hat, war auf jeden Fall völlig verrückt. Und dementsprechend sollte sein Sound auch gleich abgehen. So, what will you do before you're about to turn the Area 1 into craziness? Are you going to party along with DJ Hell and West Bam and all the other guys? Gibt's noch eine Party für dich? Oh yeah, we're gonna have a little bit of drink, hang out and get the people all ready to get pumped up. DJ-Treffen, also hier hinter den Kulissen. Jason Nevins will sich auch gleich noch mit ein paar zusammentun, um sich so richtig in Stimmung zu bringen, damit er dann auch voll loslegen kann. Loads of remixing done lately. Any new projects inside for you? The big project right now is Jason Nevins vs. Cypress Hill, Insane in the Brain, which is going to be coming out on Sony. First single from the big album that'll be out in June or July. There'll be like people like Run DMC, Cypress Hill, Missy Elliott, Janet Jackson, Praz, Wyclef, Martha Wash, this new guy that I'm doing work with, Clutch One. So it's going to be a pretty big album. That's what everybody should look for. Forward. Er ist und bleibt ein vielbeschäftigter Mann. Also das, was er da mit Run DMC Remixen gemacht hat und was anschließend folgte mit Janet Jackson, das bleibt bei weitem nicht das Einzige. Sein nächstes ganz großes Projekt, sagt Jason, ist die Zusammenarbeit, das Remixen von Cypress Hill, vielen anderen Namen. Ein komplettes Album wird da erscheinen demnächst, in diesem Sommer noch. Und wir werden wahrscheinlich heute Abend schon Teile daraus hören. Are we going to hear some of your new stuff already tonight? But yeah, we got some acetates done and I'll be playing some of them tonight, definitely. Wir freuen uns später auf Jason Nevins und machen jetzt weiter mit Way Out West. This is the last one. It's dedicated to Paul Van Dyk in the house. Thank you.